Davon liegt eine Geisterstadt, da leben all die Großen drin. Mal reden sie, mal schweigen sie, abends grillen sie und saufen. Ab und an erklingt ein Lied, fremd wie das von Josephine. Josephine. Wie oft hab ich schon angeklopft, kann's schon nicht mehr zählen. Doch der Typ mal im Tor, der meinte nur, was du auch sagst, ist nur Gerede. Man zählt hier vor dem Tor, hat Löcher noch und noch. So lange hocke, warte ich schon hier. Oh, Josephine. Oh, Josephine. Das ließ ich machen, nur dabei sein, ja, das möchte ich schon, möchte ich schon.